Den Sunday Service zu hören in Hamburg beim freien Sender Kombinat FSK und auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in, das ist irgendwie Schwäbisch Hall die Ecke. Eben gerade hörten wir Pall, eine Band aus dem schwedischen Malmö, die gerade dabei sind, ihre zweite Platte aufzunehmen. Sins wird die heißen, daraus gab es hier schon mal mit Alone die erste Single zu hören. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps für Hamburg. Was läuft die kommende Woche in den Hamburger Clubs? So richtig viel ist es auch nicht, aber 4, 5 Sachen habe ich dann doch für euch rausgesucht. Es geht los am Mittwoch, den 14. Januar mit Miss Kenichi. Die spielt im Kleinen Donner im Haus 73 und hier ihr Song Who Are You? The radio says flesh and blood, and you're all by yourself. such a pleasant surprise that you're more than divine. But don't waste your faith, don't waste your faith. Das war Miss Kenichi von ihrem neuesten Album The Trail. Miss Kenichi, das ist Katrin Hahner, die kommt aus Berlin, macht schon seit vielen, vielen Jahren Musik, bringt tolle Soloalben raus, aber hat auch schon bei Bands hier unter Erfahrung gesammelt. Beim Monochrome hat sie zum Beispiel mal eine Zeit lang mitgespielt, als die Band ja in den 90er Jahren ihre Hochzeit hatte. Und ja, Miss Kenichi spielt live im Kleinen Donner am Mittwoch, den 14.01. Wir hören noch einen Song von ihr, und zwar Bobby Bacala. Bobby cried, he took it all away from you and left off like a ghost. Kinds of filth. life's one big punishment. Such a different man Das war Miss Kenichi mit ihrem Song Bobby Bacala. Die Dame spielt live am 14.01. Das ist ein Mittwoch und zwar in Hamburg im Klein Donner. Ebenfalls Mittwoch oder nee, ebenfalls an diesem Konzert-Event als Vorprogramm könnt ihr live hören Andreas Voss, der ist Mitglied der Hamburger Formation Halma und spielt auch im Kleinen Donner und zwar im Vorprogramm von Miss Kenichi am Mittwoch, den 14. Januar. Am Donnerstag dann sollte Martin K., der ehemalige Frontman der Boo Radleys, im Nachtasyl spielen, eine neue Platte veröffentlicht und das Konzert musste ganz kurzfristig abgesagt werden, weil der Keyboarder der Band sich den Arm gebrochen hat und mit gebrochenem Arm lässt sich schlecht das Keyboard streicheln mit den Tasten. Deshalb fällt erstmal das Konzert von Martin K. aus und wird irgendwann demnächst nochmal nachgeholt. Am Freitag dann gibt es eher so, soll ich mal sagen, Krautrock zu hören. Und zwar im Logo mit der Band Ziguri. Ziguri, denn da verbergen sich ein paar alte Bekannte. Zum einen Günther Schickert, Udo Erdenreich und Dieter Kölsch. Die machen seit, den 80er Jahren zusammen Musik, eher so Psychedelic Rock und hypnotische Trance-Geschichten. Und die Band, wie gesagt, live am Freitag im Logo. Hier kommen sie mit ihrem Song Massa. Thank you. Das waren Ziguri und dahinter verbergen sich die Herren Udo Herdenreich, Dieter Kölsch und Günter Schickert, kommen aus Berlin und spielen live am Freitag, den 16. Januar im Logo. Eben gerade war ihr Song Massa zu hören. Am Samstag dann spielen die Dears im Molotow. Die Band kenne ich selbst überhaupt nicht, aber habe gerade gelesen, dass sie ihren Bandnamen umändern mussten. Die heißen jetzt Hindis. Nein, nicht Hindis, Hinz heißen sie, ohne I hinten dran. Also ehemals Dears, jetzt Hinz. Könnt ihr erleben am Samstag im Molotow im Rahmen von Motor Booty. Und dann am Sonntag zu Gast im Übel und Gefährlich sind Zoot Woman. When tears blind water run, don't tear yourself apart. When all seems to bring you down, down, down, don't tear yourself apart. I can promise you better. Don't Tear Yourself Apart. Das war Stuart Price mit seiner Boygroup Zoot Woman. Das Ganze vom letzten Album Star Climbing, irgendwann im Herbst erschienen. Und ihr könnt Zoot Woman live sehen am Sonntag, den 18. Januar. Treten sie auf in Hamburg im Übel und Gefährlich. Ebenfalls am Sonntag ist Jens Friebe zu Gast im Hafenklang. Hier hören wir ihn mit Sei einfach nicht du selbst. Sie macht ihr Ding, sie macht ihr Ding, doch ihr Ding ist die Entrechtung der werktätig Beschäftigten. Er glaubt an seine Sache, er glaubt an seine Sache, doch seine Sache ist der Hass auf alle Schwache. Und du gib mir ein Versprechen und versprich mir, dass du es hältst. Sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Siehst du die Heuschrecke, tanzt sich als Stab. Und die da drüben sieht genau aus wie ein Blatt. Sie hat auf ihrem Körper, sie hat genau hin. Und ihr Körper sagt dir, gib mir Heroin und gib mir ein Versprechen und versprich mir, dass du selbst sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Du bist Deutschland, du kommst vom Blues. Zieh deine sieben Blusen aus und gib mir einen Kuss und versprechen und versprich mir, dass du es hältst. Sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Sei einfach nicht du selbst. Das war Jens Friebe. Der spielt am 18.01. Das ist Sonntag im Hafenklang. Ich hatte diesen Termin schon mal fälschlicherweise für den Dezember angekündigt, weil ich mich richtig entsinne. Und ja, habe da irgendwie alle Termine des Januars in den Dezember reingepackt vom Hafenklang. Und ich hoffe, jetzt liege ich richtig. Jens Friebe am Sonntag. Dann dort unten am Hafen, wenn es nicht gerade wieder Überschwemmung gibt, ne? Man muss man nicht hoffen. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Hier geht's weiter mit neuer Musik, mit The Feather aus Belgien und ihrem Track Sykes. Oh. two, three, four. Ich habe hier beim Sunday Service jetzt noch Musik aus dem Herbst für euch, weil so viel Neues gibt 2015 noch nicht hier, dass ich damit 3 Stunden füllen könnte. Ich hoffe, das ist okay. Eben gerade gab es Robin Hitchcock zu hören, der auch schon seit Jahrhunderten zumindest gefühlt Musik macht und im Sommer, Herbst mit The Man Upstairs sein 20. Soloalbum veröffentlichte. Da gibt es neben Albumkompositionen auch einige Coversongs drauf, von denen er selbst sagt, dass sie so toll sind, dass er sie selbst gerne hätte geschrieben. Ja, dazu gehören unter anderem Tracks von Roxy Music, von den Doors und eben auch The Ghost in You, original von den Psychedelic Furs, hier gecovert von Robin Hitchcock. Und ja, weiter geht's mit Bonnie Prince Billy von seinem Album Singer's Grave is Sea of Tongues, welches nicht viel lief hier in der Sendung. Ich glaube, ich habe wirklich nur einmal einen Song davon gespielt. Nochmal Nachschlag mit dem Track Old Match. Ski und Tag. Tränen, ich kann mich nicht mehr zähmen, Lawine der Tränen. Nein, ich will mich nicht mehr zähmen, Lawine der Tränen. Hoch oben auf dem Fenster wollt ich dir so nah sein. Wir gucken durch das Fenster, dass das Fenster steht zwischen uns. Deine Schwester öffnet das Fenster. Ich dachte, ihr seid Schwestern. Oben auf dem Fenster. Komm, wir drehen ein Messer. Oben auf dem Fenster. Wir drehen ein Messer. Am Fenster. Ich betrete den Salon, du stehst am Fenster. Ich sehe alles doppelt hinterm Fenster deiner Schwester. Du ziehst eine Line von hier bis Idaho. Ich dachte, ihr seid Schwestern. Mit schönen großen Ausschnitt auf dem Fenster. Ich schieße mit dem Fußball aus dem Fenster. Ich fliege mit dem UFO aus dem Fenster. Das UFO passt genau durchs Fenster. Es hat hinten auch ein Fenster. Ich seh mich selbst im Fenster, ich wein allein. Auf dem Snowboard auf St. Moritz. Wie eine Lawine, Lawine der Tränen. Lawine, Lawine der Tränen. Und ich will mich nicht mehr zähmen, Lawine der Tränen. Ich will mich nicht mehr zähmen, Lawine. Das war das Schneefenster von HGIT, einer total durchgeknallten, verrückten Combo aus Hamburg, die im Herbst mit Mega Bobo eine neue Platte veröffentlicht haben, die wie immer natürlich total strange ist. Von den Texten her nicht immer jugendfrei und da auch nicht immer PC, manchmal wirklich mit unfreiwilligen Lachern dabei. Die Musik total unterschiedlich, meistens ziemlich gaga, eben gerade eine sehr ruhige Nummer, meistens gibt es dann doch ein bisschen mehr Wumms dabei bei den Songs hier von HGIT. Ich glaube, live sind die ziemlich spannend, aber ich glaube auch ziemlich anstrengend. Hier kommt Bass Drum of Death. Straight pissed ever since the shit burned out. Bass Drum of Death machen wirklich ganz 1A Punkrock hier auf ihrem Album Rip This. Eben gerade war Left 4 Dead zu hören. Die Playlist vom Sunday Service könnt ihr übrigens auch per E-Mail zuschicken lassen. Einfach mir eine E-Mail schicken. Die Adresse ist mail@sundayservice.de. Dann bekommt ihr automatisch die Playlist jede Woche von mir zugeschickt nach der Sendung. Oder andere Option, einfach online nachschauen unter sundayservice.de. Da gibt es die auch immer nach der Sendung ziemlich zeitig nachzulesen. Ephemerals, hinter dieser Band verbirgt sich ein gewisser Hillman Mondegreen, der war früher mal Gründungsmitglied und Produzent von Hannah Williams and the Tastemakers, geht also eher so um Soul Sound, vom Album Nothing is Easy, hier der Track Life is Good. Sometimes I feel like we're in rewind, but my watch keeps on ticking in time. We're getting less equal, getting further apart. Makes me wanna go back to the start. Sometimes I feel like a pessimist. Sure, we got problems, but they're not too big. There's really enough food to fill every plate. About our ways. Oh, oh, we got skills, knowledge, technology, and I feel life is good. Life is good, and I feel life is good. Life is good. Good. ein Song von den Ephemerals von ihrem Album Nothing Is Easy, auch schon erschienen im Herbst 2014, genauso wie The Vells, die Band aus, wo kommen sie nochmal her? Ich glaube irgendwo aus Irland, Dublin oder Belfast müsste das irgendwie sein, haben auch eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Wildflower Way, da nochmal ein Song von, und zwar Echoes of Summer. Molly's a long through choice, sifting away through myth and rhyme, making it all worthwhile. Echoes summer's passerby, divide of opinion, speaks of Lucifer's minions. And I know I will be sad, no doubt, when the sun draws near and the world burns out. Jim is a soldier boy, spending his days with tanks and mines, making it all worthwhile. Innocence fall, he doesn't bat an eye. He's one of a million, doesn't own an opinion. And I know he will be sad, no doubt, when the war breathes in and the light turns out. Molly's alone through choice, sifting away through myth and rhyme, making it all worthwhile. Echoes of summer passerby.